bringst mich besser nach Hause heute Nacht. Du bringst mich besser nach Hause heute Nacht. Du bringst mich besser nach Hause heute Nacht. Hat nichts gebracht. Am Morgen schien alles gut zu sein. Am Morgen schien alles gut zu sein. Am Morgen schien alles gut zu sein. Du brachtest den Wein. Du hast mich zärtlich angeschaut. Ich war zu blöde, hab mich nichts getraut. Als ich bereit war, fielst du ins Sofa zurück. Jetzt schläfst du tief, dein Atem geht schwer. Ich trink die letzte Flasche leer. Du träumst deine Liebe. Ich trink auf dein Glück. Hat nichts gebracht.